tiefsten Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin. Wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht schwer mehr in dem Sinn. Eines Irrlichtspiel, alles eines Irrlichtspiel. Durch des Weltstroms trockene Rinnen find ich Ruhe. Mir gewinnen jedes Leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird mir gewinnen.